Kim Yong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts der TVRK und weitere Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee und die Abgeordneten der Obersten Volksversammlung der TVRK, die an der 5. Tagung der Obersten Volksversammlung der TVRK in der 13. Legislaturperiode teilnehmen, legten am 10. April an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.